Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs betrieben 21 europäische Staaten Auslandsrundfunkdienste, in der Regel über die weltumspannende Kurzwelle. Vor allem die Nachbarländer des Deutschen Reiches produzierten deutschsprachige Programme oder zumindest Sendungen in deutscher Sprache, die nicht selten Verlautbarungsorgane der jeweiligen Regierungen waren. Der deutsche Propagandaminister Goebbels, für den der Rundfunk das allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel war, reagierte mit einem massiven Einsatz von Technik und Personal. Spätestens mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 hatte der Ausbau des deutschen Rundfunks zu einem internationalen Propagandainstrument begonnen. Bereits wenige Wochen nach dem Überfall auf Polen wurden täglich 113 Sendungen in 15 Fremdsprachen ausgestrahlt. Bis 1943 entstanden allein 100 Richtsender für Auslandsprogramme, während seit Juni 1940 alle Reichssender nur noch ein Einheitsprogramm mit regionalen Fenstern bringen durften. Im Arbeits- und Finanzplan der im Mai 1941 gegründeten Auslandsrundfunkgesellschaft Interradio waren die Ziele der Propagandasendungen eindeutig festgelegt. In diesem Krieg spielt, wie in keinem zuvor, der Kampf um die öffentliche Meinung in den Ländern aller Kontinente eine entscheidende Rolle. Hierbei haben die Erfahrungen des Krieges gezeigt, dass der Rundfunk als das moderne, weltumspannende Instrument der Propaganda die Möglichkeit der Beeinflussung der Völker nahezu unbegrenzt gestattet hat. Die Moral der feindlichen Bevölkerung und ihr Kampfeswille können durch diese neue, so gefährliche Waffe derart getroffen werden, dass der Rundfunk zur Vernichtung des Gegners beiträgt und somit die militärische Kriegsführung unterstützt. Zum wichtigsten Ziel der Auslandsrundfunkpropaganda avancierte Großbritannien, für das täglich 20 englischsprachige Sendungen produziert wurden. Diese herausragende Bedeutung erklärt sich zum einen aus der militärischen Lage, der Hoffnung der nationalsozialistischen Führungsspitze auf einen schnellen Sieg gegen England, zum anderen aber auch aus den Aktivitäten des deutschsprachigen Dienstes der BBC, für den die Propagandaspezialisten um Goebbels ein Gegengewicht schaffen wollten. Denn schon kurz nach Einführung des deutschen Dienstes der BBC hörten ihn in Deutschland viele Menschen. Die Exil-SPD kritisierte allerdings die vornehme Zurückhaltung gegenüber dem NS-Regime. In ihren Deutschlandberichten vom Mai 1939 heißt es: Gewiss möchte man nicht, dass die Nazi-Methode nachgemacht wird. Jedoch könnte es manchmal schon schärfer sein. Es wäre auch sehr gut, wenn gewisse Nazi-Führer ein bisschen mehr angerempelt würden. Die Sender Englands können nach Meinung vieler die illegale Propaganda ersetzen und viel dazu beitragen, dass das deutsche Volk das Denken nicht verlernt. Bemerkenswert ist schließlich, dass die Nazis mit am meisten die fremden Sender abhören. Das konnte nun nicht im Sinn des Propagandaministers sein, dass seine Volksgenossen ihre politischen Informationen aus dem Programm der sogenannten Feindsender bezogen. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten. Schon am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs wurde für Deutschland und die unterdessen angegliederten Gebiete ein generelles Abhörverbot für alle ausländischen Sender erlassen. In der Präambel zu der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen hieß es: Im modernen Krieg kämpft der Gegner nicht nur mit militärischen Waffen, sondern auch mit Mitteln, die das Volk seelisch beeinflussen und zermürben sollen. Eines dieser Mittel ist der Rundfunk. Jedes Wort, das der Gegner herübersendet, ist selbstverständlich verlogen und dazu bestimmt, dem deutschen Volke Schaden zuzufügen. Die Reichsregierung weiß, dass das deutsche Volk diese Gefahr kennt und erwartet daher, dass jeder Deutsche aus Verantwortungsbewusstsein heraus es zur Anstandspflicht erhebt, grundsätzlich das Abhören ausländischer Sender zu unterlassen. Für diejenigen Volksgenossen, denen dieses Verantwortungsbewusstsein fehlt, hat der Ministerrat für die Reichsverteidigung die nachfolgende Verordnung erlassen.